الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles was gebührt Allah, dem Herrn der Welt. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, ich erinnere mich und euch immer wieder daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns aufgefordert hat, ihn zu fürchten. Er sagte subhanahu wa ta'ala, o ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch erschaffen hat. Aus einem einzigen Wesen, aus diesem Wesen hat er seine Gattin erschaffen. Und fürchtet Allah hinsichtlich der Verwandtschaftsbande. Allah subhanahu wa ta'ala sagte am Ende dieser edlen Ayah Surat al-Nisa, wahrlich Allah ist Wächter über euch. Liebe Geschwister, glaubt fest daran, dass Allah Azza wa Jal bei euch wacht. Glaubt fest daran, dass Allah Azza wa Jal euch beobachtet. Auf Schritt und in jedem Augenblick, dass Allah subhanahu wa ta'ala euch sieht, er aufmerksam ist, dass er jede Sache, die ihr tut, aufschreiben lässt. Denn dies gehört zu unserem festen Glauben in unserem Herzen. Liebe Geschwister, einer der wichtigen Angelegenheiten, die wir am heutigen Tag besprechen möchten, ist eine Verantwortung, eine Verantwortung, die Allah subhanahu wa ta'ala uns allen auferlegt hat. Eine Verantwortung, liebe Geschwister, in der es darum geht, sich vor dem Höllenfeuer zu retten. Eine Verantwortung, in der es darum geht, dass man sich vor Allah subhanahu wa ta'ala Zorn rettet, dass man sich selbst rettet, wie man sagt, mit Leib und Seele und mit Kind und Kegel im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir sind verantwortlich nicht nur für uns selbst, sondern auch für diejenigen, deren Verantwortung uns Allah subhanahu wa ta'ala auferlegt hat. Und dazu gehört, liebe Geschwister, zweifellos die Erziehung der eigenen Kinder. Die Erziehung der eigenen Kinder, das ist eine Pflicht, die Allah subhanahu wa ta'ala den Eltern auferlegt hat, die Allah im Koran fest verankert hat, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Sunna verdeutlicht hat und auch betont hat. Allah sagte sinngemäß im Koran al-Karim, o die ihr glaubt, beschützt euch selbst und eure Familien vor einem Höllenfeuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Liebe Geschwister, Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala berichtet über Muqatil rahimahullah ta'ala, einer der Tafsir-Gelehrten, er berichtet über ihn, dass er gesagt hat, das bedeutet, dass nicht nur deine eigene Seele Anrecht auf dich selbst hat, sondern deine Kinder, deine Ehefrau, da früher gab es Sklaven und Sklavinnen, sogar dafür war man selbst verantwortlich. Wir sind verpflichtet, sagt er, unseren eigenen Kindern und Familien die Religion zu lehren, das Gute ihnen beizubringen und alles, was man an Anstand in diesem Leben braucht. Und Allah ordnete an und sagte, Befehle deiner Familie oder deiner Ehefrau, das Gebet zu verrichten und sei beharrlich darin und sei beharrlich bei diesem Gebet. Und auch sagte der Prophet, sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und das ist eine sehr, sehr interessante Sache, Allah sagte subhanahu wa ta'ala, warne deine nächsten Verwandten. Das heißt, als Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten auferlegt hat, dass er zu Allahs Religion einladen soll, dass er Da'wah machen soll, war der erste Befehl, der er ging, in Bezug auf seine eigene Familie. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ wie es heißt in Surat Al-Shu'ara, liebe Geschwister. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala verdeutlicht uns noch mehr, was es bedeutet, seiner eigenen Verantwortung gegenüber seinen Kindern nachzukommen. Er sagte, es bedeutet, dass ihr sie zum Guten aufrufen sollt, dass ihr ihnen das Schlechte verbieten sollt und dass ihr sie nicht einfach so im Stich lassen sollt, dass das Höllenfeuer sie am Tag der Auferstehung auffrisst. Denn im Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam ist überliefert worden, dass er gesagt hat, möge Allah sich einem Mann erbarmen, möge Allah sich demjenigen Mann erbarmen, der nachts aufsteht, um zu beten, daraufhin seine eigene Ehefrau weckt und wenn sie sich weigert, dann kippt er einen Eimer Wasser auf ihr Gesicht. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala sich einer Frau erbarmen, die nachts aufsteht, um zu beten und daraufhin ihren Ehemann weckt. Und wenn er sich weigert, dann kippt sie einen Eimer Wasser in sein Gesicht. Und das ist überliefert worden, authentisch bei Abu Dawud in seinem Sunnanwerk und auch bei Ibn Majah. Und das weist darauf hin, dass man sogar nicht nur zu Pflichten aufruft, und einlädt, sondern dass man auch zu freiwilligen Taten den Menschen unverpflichtend einlädt, liebe Geschwister. In der Erläuterung zu diesem edlen Hadith sagte Al-Munawi rahimahullah ta'ala, ein Gelehrter des 11. Jahrhunderts nach Hijra, gestorben 1031, er sagte sinngemäß übersetzt, dass es dazu zur guten Erziehung gehört, dass man seine Kinder von klein auf dazu erzieht, dass sie die Eigenschaften der rechtschaffenen, gläubigen Menschen an den Tag legen. Und ganz wichtig sagt er, dass man sie davon abhält, mit schlechten Menschen zusammenzukommen. Liebe Geschwister, einer der Hauptursachen für das Abschweifen, eine der Hauptursachen dafür, dass viele unserer Jugendlichen in die Irre gehen, sind einfach die schlechten Freunde. Das sind die schlechten Freunde, die sie haben, egal wo, ob das auf der Straße ist oder im Fußballverein ist oder ob das in der Schule ist oder anderswo. Die schlechten Freunde, sie sind diejenigen, die die Hauptursache dafür sind, dass sie die eigenen Kinder vom rechten Weg abbringen. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ganz klar darauf hingewiesen, und man sagt auch im Deutschen: Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß übersetzt: Jeder Mensch nimmt die Lebensweise seines engsten Freundes an, so soll ein jeder darauf achten, wen er zum innigen Freund nimmt. Al-Munawi rahimahullah sagte weiterhin: Es gehört zur guten Erziehung, dass man seinem Kind den Koran al-Karim lehrt, das Lesen lernt, ihm die wichtigsten Suren beibringt vom Koran, die er wissen sollte, jedes Kind nochmal wissen sollte, dass man ihm Anstand beibringt, dass man ihm die arabische Sprache beibringt, dass man ihm die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die wichtigen Hadithe erzählt und auch die Aussagen der uns voraussagenden rechtschaffenen Menschen, und dass man ihnen das beibringt, was sie an religiösen Bestimmungen und Regeln wissen müssen. Und dass man auch hart mit ihnen verfährt, wenn sie gegen die Regeln Allah subhanahu wa ta'ala verstoßen, wie das Gebet oder andere Dinge. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig sein. Er sagte rahmahu ta'ala: Das alles ist besser, als dass man Geld spendet, ist besser, als dass man Nahrung spendet, ist besser als alles andere. Warum? Weil wenn dein eigenes Kind auferzogen wird mit den Charaktereigenschaften eines gläubigen Menschen, dann, liebe Geschwister, sind seine Taten für dich ebenfalls eine Spende, sogar nach deinem Tod. Denn zu den wunderbaren, dauerhaften, guten Taten gehört es, ein Kind gemäß der Religion Allah subhanahu wa ta'ala zu erziehen. Liebe Geschwister, denn die Spende, die man hergibt, sie ist von begrenzter Dauer. Aber ein Kind, das man erzieht, das ist etwas, was bleibend ist, inshallah ta'ala. Das sagt er in Faidul Qadir, in der Erläuterung zu Al-Jami' As-Saghir. Deswegen, liebe Geschwister, der gläubige Muslim fängt als erstes mit seinen eigenen Kindern an und mit seiner eigenen Ehefrau an und mit denjenigen, mit denen er, für die er Verantwortung trägt. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten auferlegt, sallallahu alaihi wasallam, als erstes seine eigene Familie zum Islam einzuladen. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam haben uns das nicht nur im Koran unmissverständlich auferlegt, sondern auch in der Sunnah. So überliefert uns Abdullah ibn Umar, möge Allah mit ihm und mit seinem Vater Umar zufrieden sein. Er sagte: Ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hören: Jeder von euch ist ein Hirte. Jeder von euch ist ein Hirte. Und der Ausdruck jeder, liebe Geschwister, schließt jeden Menschen ein. Und wir nehmen von diesem Ausdruck niemanden aus. Jeder von euch ist ein Hirte und jeder von euch ist verantwortlich für seine Herde. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärt uns zur Verdeutlichung. Er sagt: Der Imam, damit ist normalerweise gemeint der Führer eines islamischen Landes. Der Imam ist ein Hirte und verantwortlich für seine Herde, seine Bürger. Und jeder Ehemann ist verantwortlich für seine Herde, ist ein Hirte und verantwortlich für seine Herde, das ist seine eigene Familie. Und er sagte: Auch die Ehefrau ist eine Hirtin und verantwortlich im Hause ihres Mannes und verantwortlich für ihre Herde. Und auch ein Diener, das heißt ein Sklave, ist ein Hirte und verantwortlich, wenn es um das Vermögen seines Eigentümers geht, denn früher gab es Sklaven, wie ihr wisst. Und er sagte, der Prophet sallallahu zu guter Letzt: Jeder von euch ist ein Hirte und verantwortlich für seine Herde, damit man nicht denkt, dass es nur um diese paar Beispiele geht, die gezählt hat, sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, ich frage euch bei eurem Herrn: Wenn wir verinnerlichen, wie Allah subhanahu wa ta'ala aus dem edelsten aller Menschen Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aus ihm hat er, aus seiner Nachkommenschaft hat er eine Frau hervorkommen lassen, nämlich seine Tochter Fatima radiallahu anha. Diese Frau, gibt es unter uns nicht jemanden, der gerne hätte, dass seine eigene Tochter so wird wie Fatima radiallahu ta'ala anha. Und das, ich weiß, dass natürlich zwischen dem einen und dem anderen Welten sind, aber es geht darum, liebe Geschwister, denkt ihr, dass dieses Geschenk von Allah kam einfach so, ohne dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas dafür getan hat? Über Fatima radiallahu anha berichtet uns Al-Bukhari, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam über sie gesagt hat, sie ist die beste, oder sie ist die Führerin der Frauen im Paradies. Das heißt, alle Frauen, die ins Paradies kommen, sie ist die Führerin, sie ist die beste von ihnen. Und eine andere Überlieferung sagte, sie ist die Führerin der gläubigen Frauen. Und in einer dritten Überlieferung heißt es, sie ist die Führerin der gläubigen Frauen dieser Ummah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihr zufrieden sein. Und dann weiterhin ist nicht schwer zu verstehen, dass aus dieser Frau, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese edle Frau verheiratet hat mit einem genauso edlen Mann, mit Ali radiallahu ta'ala anhu. Und dass diese beiden zusammen Kinder bekommen haben, liebe Geschwister, die besten Jugendlichen darstellen werden, die jemals das Paradies betreten werden, Al-Hassan und Al-Hussein. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sie sind die beiden Führer der Paradies, der Bewohner unter den Jugendlichen, die dieses Paradies betreten werden. Liebe Geschwister, das alles kommt nicht von ungefähr, sondern es kommt alles von einer ordentlichen islamischen Erziehung gemäß dem Koran und gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann wirst du das bekommen, ein Ergebnis, was auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam bekommen hat. Und da gilt es darauf zu achten, dass man seine Kinder weit entfernt vor den Orten, an denen Sünden getrieben werden. Als man sie weit entfernt vor den Ursachen, die zur Sünde führen, wie das Üble, was man heutzutage im Fernsehen sehen kann oder auf anderen, im Internet oder anderen Quellen. Liebe Geschwister, gerade wenn das Kind in die Pubertät kommt, ist es, wie wir wissen, eine gefährliche Angelegenheit. Und wie viele unserer Jugendlichen, wie viele unserer, wie sagt man, denjenigen, die inshallah ta'ala eines Tages unsere Position einnehmen sollten, haben wir vergeudet und verschwendet und den anderen Menschen überlassen. Gott möge uns verzeihen und uns bewahren, unsere Kinder auf den rechten Weg leiten. Liebe Geschwister, wir haben in diesen Ländern niemanden außer Allah Azza wa Jalla und hiernach niemanden außer unseren eigenen Geschwistern in den Häusern Allahs, in den Häusern Allahs, in den Häusern Allahs, in den Moscheen Allahs. Liebe Geschwister, und es ist auch sehr wichtig zu guter Letzt, dass man verzeiht und dass man barmherzig ist, dass man sanftmütig ist. Denn wenn man nicht sanftmütig ist zu Hause mit seinem eigenen Kind, das vielleicht vom rechten Weg abgegleitet ist, so wird es draußen jemanden geben, der ihn noch mit mehr Barmherzigkeit und mehr Sanftmut empfangen wird und aufnehmen wird. Aber gleichzeitig achtet man auf die Grenzen Allahs subhanahu wa ta'ala und berät sich gegebenenfalls mit einem Gelehrten, wie man sich richtig zu verhalten hat, damit man eben den Schaden gegen den unterschiedlichen Schaden gegeneinander abwägt, damit man nicht Ursache ist für einen noch größeren Schaden und dafür dann auch noch zur Verantwortung gezogen wird. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass diese Worte eure Herzen und mein Herz erreicht hat, denn ich ermahne damit, liebe Geschwister, als erstes mich selbst und danach euch ebenfalls. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen und Allah subhanahu wa ta'ala euch die Kraft geben, das umzusetzen und unsere Sünden verzeihen und uns beistehen, auf dem Weg unserer eigenen Verantwortung nachzukommen, und möge er uns verzeihen, was wir an Fehlern diesbezüglich gemacht haben. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.